Ich sehe gerade, das sind Durchbrüche. Das sind Durchbrüche da. Das sind Durchbrüche da. Durchbrüche für dein Leben. Und ich habe im Lobpreis gesehen, Briefe, jede Menge Briefe mit Herzen drauf und mit Namen drauf, ja, die manche werden zugestellt, manche werden nicht zugestellt, weil die Person sagt, das kann nicht für mich sein, ja, und auch Pakete sehe ich, die einfach nicht entgegengenommen werden. Und Gott sagt, wenn ich dir was schicke, dann solltest du das lesen. Wenn ich dir was schicke, dann solltest du die Pakete aufmachen. Und ich habe Durchbrüche gesehen, ja. Und du fragst dich, warum diese Durchbrüche nicht in deinem Leben stattfinden, wenn du die Pakete nicht auspackst. Und ich glaube, da ist viel im Anmarsch. Viel im Anmarsch. Liebesbriefe, Salbungen, Heilungen. Ja, zum Beispiel habe ich gesehen, eine Sehnenscheidenentzündung, die Gott heilen will. Sehnenscheidenentzündung, übrigens auch am Livestream. Ja, macht euch empfangend, ja, begebt euch in die empfangende Haltung, weil Gott ist ein liebender Gott und er will uns beschenken. Ja, wir haben sein Herz. Ich habe auch gesehen, da ist ein Bekenntnis in der Luft. Ja, das heißt, ich habe einen Vater, ja, ich habe einen Vater. Sag's mal mit mir zusammen, ich habe einen Vater. Weißt du, du hast einen Vater, ja, und dein Vater ist der Größte, ja, dein Vater ist der Stärkste, ja, und Waisengeist hat bei uns nichts mehr zu tun, ja, ja, und ja, wenn du den Eindruck hast, du solltest was empfangen. Ich glaube, da ist eine Austeilung da. Eine Austeilung von Freude habe ich gesehen. Eine Austeilung in finanziellen Notlagen habe ich gesehen. Ich habe gesehen verschiedene Krankheiten, die Gott heilen will. Heilen will. Was warst du noch? Was warst du noch? Da sind so viele Pakete. Ja. Ich habe jemanden gesehen und zwar war es so, du hast dich wirklich so richtig angestrengt, voll geistlich, super drauf zu sein und richtig und es wurde aber sehr anstrengend und dann war wie so eine Gefahr, dass es wie so kippt, dann wie wieder in das Gegenteil. Und ich hatte so diesen Vers, Galater 5, 6, so hat nun nicht beschnitten sein oder unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Das heißt, nicht irgendein gesetzliches Eigen aus eigener Kraft heraus werkeln hat irgendeine Kraft. Genauso wenig hat Fleischlichkeit irgendeine Kraft, also unbeschnitten sein hat auch keine Kraft. Im Fleischleben und einfach dem Fleisch nachgeben hat keine Kraft. Aber dieses religiöse Schaffen aus eigener Kraft hat auch keine Kraft. Und Gott ermutigt dich, wirklich da loszulassen. Und er möchte dich in eine gesunde Balance bringen, ja? dass du nicht wieder immer so in Gefahr bist, immer so hin und her zu kippen zwischen so dieser völligen, ich sag mal auch fleischlichen Entschiedenheit, religiösen Entschiedenheit, oh, ich beschneide mich und ich treffe Entscheidungen und dann wieder im nächsten Moment dann, oh, okay, dann sumpfe ich wieder ab im Fleisch, weil das nicht rund ist. Und Gott will dich wirklich da in der Mitte der Straße haben, weil nicht beschnitten sein und nicht unbeschnitten sein hat irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Wenn dich das betrifft, dann bete ich gern für dich und auch diejenigen, wo einfach von den Dingen, die Andreas gesagt hat, angesprochen sind, kommt doch einfach nach vorne und wir legen euch einfach die Hände auf und der Vater wird euch berühren und euch dienen. Ich habe auch gesehen, noch Süchte, genau, Süchte, Abhängigkeiten. Ich habe vor allen Dingen auch einen Waschzwang gesehen, ja, irgend solche Sachen, die dich, wo du denkst, oder dass du den Herd nicht ausgeschaltet hast, irgendwelche Ängste, also Bindungen einfach, ja. Und Gott will dich da freimachen, weil du hast einen Vater. Er will dich heute freimachen, ja. Also lass dich freimachen. Nimm die Geschenke an, weißt du. Sehnenscheidenentzündung, betrifft das jemand hier? Nierenstein habe ich auch noch gesehen. Nierenstein, wenn du Probleme hast mit Nierenstein, genau. Sonst bete ich einfach über Leistung. Genau. Vater, ich breche dieses Joch, dieser Krankheit, dieser Nierenstein in Jesu Namen. Es ist zerstört jetzt in Jesu Namen. Kein Anteil mehr an Materialisierung von Steinen in der Niere, im Nierenbecken, kommt jetzt zum Erliegen. Danke. Ich danke dir dafür, dass es heute zum Erliegen kommt, ja. Und sich die Steine, die da noch drin sind, jetzt auflösen. Ja, einfach auflösen. Komplett auflösen. Ich danke dir, dass der ganze Stoffwechsel in die göttliche Ordnung jetzt kommt. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen. Danke, Vater. Das Joch ist zerbrochen. Ja. Amen. Ja, das ist auch eine Sehne. Rechts. Vater, ich danke dir, dass du jetzt auf diese Sehne kommst. Herr, und dass jetzt die Reizung rausgeht, Herr, dass die Achillessehne auf die richtige Länge kommt und jede Überstreckung und jede Reizung jetzt zum Erliegen kommt. Das ganze umliegende Gewebe kommt zur Ruhe. Jedes Entzündungszeichen klingt jetzt ab in Jesu Namen. Und Wohlbefinden und eine neue Dosis, eine neue Dosis. So eine richtige große Dosis. Halleluja. Hat sonst niemand einen Eindruck gehabt, dann kannst du gerne fragen. Ich habe einen Eindruck, und zwar für eine Frau am Livestream. Und zwar sehe ich dich und du bist irgendwie, sitzt irgendwie auf dem Boden, und es ist ein Zeichen dafür, du hast dich irgendwie wie zu, es ist irgendwas passiert, Ablehnung, glaube ich, ist passiert, und du hast dich einfach zurückgezogen, einfach weil es so wehgetan hat. Und Gott sagt heute Abend, ich komme zu dir. Ich hatte dieses Wort, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen und mit ihm essen und er mit mir. Und Gott ruft dich heute und Gott klopft heute wirklich an deine Tür an. Und du musst ihm nur, du musst gar nichts machen, du musst einfach nur die Tür öffnen deines Herzens und sagen, ja, Jesus, komm, komm. Ich möchte nicht weiter in dieser, ja, Zurückgezogenheit einfach leben, in dieser Trauer auch und ja, stellenweise Depression, sondern ich möchte da raustreten und ich möchte mit dir essen, denn ich weiß, du bist das Leben. Und wenn du mit ihm isst, da wird neues Leben kommen, auch Scham und Ablehnung und alles, was da war, was diesen Rückzug in dir bewirkt hat, einfach, dass du ja auch kaum mehr Gemeinschaft haben wolltest, aber das fällt ab, das fällt ab, das fällt jetzt ab. Nimm das einfach im Glauben. Jesus kommt zu dir, einfach persönlich, und er isst mit dir und er trinkt mit dir. Halleluja. Und er macht dich komplett frei. Komplett, das Freiheit in ihm. Freiheit in ihm. Halleluja. Amen. Amen. Also Also ich habe zwei Sachen gesehen. Das erste war eine Person, die hat Zahnimplantate gesetzt bekommen vom Zahnarzt oder vom Kieferchirurgen vielmehr. Und da ist so, dass die Naht, wo das zugenäht worden ist, einfach Probleme bereitet mit der Heilung. Und Gott sagt, ich will jetzt meine Heilungssalbe drauf machen und das wird komplett wiederhergestellt. Und das zweite war, ich habe ein Schwein gesehen, das sich wirklich im Dreck gesuhlt hat. Aber wie? Und ich habe den Eindruck, dass es um eine Person geht, entweder hier oder am Livestream, keine Ahnung, die in der Vergangenheit mit unreinen Geistern zu tun hatte und jetzt dadurch noch mit einem Geist der Scham unterwegs ist und sich einfach nicht würdig fühlt. Und Gott sagt, ich will diese Scham heute wegnehmen von dir. Du bist gereinigt durch das Blut Jesu und du bist gerecht durch das Blut Jesu und das wird dir nichts schaden und keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Noch jemand mit einem Eindruck? Okay, ich würde noch gerne beten für die Leute, was ich vorhin hatte, die das sich nicht fühlen, als ob sie geliebt werden, ja. Und dass die Bibel auch lesen als Gesetzbuch und nicht als Liebesbrief, ja. Ich glaube, dass es ein Liebesbrief ist, wenn dich das betrifft, ja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr, dass du jeden Einzelnen nah in dein Herz ziehst, Herr. Und jede verworrene Lehre rausnimmst, jede Ablehnung rausnimmst, jede Minderwertigkeit rausnimmst, Herr. Und dass ein Liebesfluss jeden Einzelnen ergreift und eine neue Begegnung mit dir, Papa, zustande kommt und eine tiefere, feste Begegnung. In Jesu Namen. Amen. Unser Papa ist so gut. Und es gibt nichts Besseres, als in seine Liebe einzutauchen. Als sich ihm wirklich ganz hinzugeben. Und ich habe heute Morgen gelesen, jetzt brauche ich doch mein Handy. Mose 23,19: Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Weißt du, das ist so ein richtiger Pfosten, wo da eingeschlagen wird. Ja. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt. Gott kann nicht lügen. Und vor allem, was ich auch so toll finde, sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Weißt du, er tut, was er sagt. Er hält, was er redet. Wir können uns verlassen auf diesen wunderbaren Gott. Wir können uns verlassen auf diesen wunderbaren Vater. Wir können vertrauen. Wir können uns entscheiden. Weißt du, entscheiden. Entscheiden, tiefer zu gehen. Entscheiden, aus Glauben zu leben. Entscheiden zu glauben. Entscheiden zu vertrauen. Der Liebe zu vertrauen. Weißt du, der echten Liebe zu vertrauen. Gott ist kein Mensch. Es ist Agape-Liebe. Reine, klare Liebe. Gott ist Licht, weißt du. Du kannst ihn sehen in seiner Schönheit, in seiner Klarheit. Und da gibt es nicht irgendwo einen schwarzen Fleck. Da gibt es nichts, was er für dir verbirgt. Sondern er zeigt sich dir in seiner Schönheit. Er zeigt sich dir, wie er wirklich ist. Weißt du, die Zeit der Religion ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, wo wir erfahren, wie der Vater wirklich ist. Wie er wirklich ist. Und es ist gar nicht kompliziert. Er ist Liebe. Er ist einfach Liebe. Weißt du, Liebe ohne Arg, ohne Argwohn, ohne Böses. Seine Liebe schadet dir niemals. Seine Liebe ist gut. Seine Liebe ist tief. Seine Liebe bringt Heilung. Seine Liebe bringt Befreiung. Weißt du, Befreiung. Raus aus dem Gefängnis. Raus aus der Gefangenschaft. Raus aus alten Dingen, die in unserer Seele sind, von denen wir gar nicht mal was wissen müssen. Aber die Liebe macht frei, sie sprengt die Ketten. Sie sprengt alles, sie sprengt die Ketten. Wenn seine Liebe dein Herz berührt, oh, weißt du, dein Herz wird immer weicher. Oh, es hat keinen anderen Wunsch mehr, dein Herz, als zu lieben, als die Liebe des Vaters weiterzugeben. Dass Menschen berührt werden durch seine Liebe. Dass Menschen frei werden durch die Liebe des Vaters. Weißt du, Gedankenkarussell, das sind Ketten, die die Menschen fesseln. Lügen sind Ketten, die die Menschen fesseln. Aber Jesus ist gekommen, dass wir frei sein können. Dass diese Ketten gesprengt werden. Oh, weißt du, da ist so eine Power gerade da, wo als Ketten gesprengt werden, wenn irgendwas noch in deinem Leben ist, wo du weißt, da ist eine Kette, die dich festhalten will. Streck dich aus, die Ketten werden gesprengt. Es ist alles schon vollbracht und du brauchst nur in dieses vollbrachte Erlösungswerk im Glauben hineinzugehen. Die Liebe ist stärker wie jede Kette, sie sprengt jede Kette. Oh. Die Liebe, sie hat den Sieg, weißt du. Trau der Liebe, glaub der Liebe, wag es tiefer zu gehen. Weißt, wag es eine Entscheidung für die Liebe zu treffen, für den Vater zu treffen. Wag es loszulassen von Kontrolle, loszulassen. Weißt du, loszulassen von dem, wo wir meinen, das ist unsere Sicherheit. So war es immer. Und da halte ich jetzt fest, das ist meine Sicherheit. Aber ich sage dir, es gibt keine Sicherheit. Ich raub dir heute jede Illusion. Es gibt keine Sicherheit in dieser Welt. Und es gibt auch keine Sicherheit, indem du dich an alten Dingen festhältst. Sondern jetzt ist die Zeit, in Neues aufzubrechen, in das neue Land hineinzugehen, tiefer hineinzugehen, den Vater tiefer kennenzulernen, Entscheidungen zu treffen, weißt du, und auch dabei zu bleiben, nicht mehr hin und her zu schwanken und zu sagen, vielleicht doch nicht, ist Gott gut, ist er doch nicht gut, weißt du, und du hüpfst so hin und her, heute oben, morgen unten, weißt du, triff eine Entscheidung, sag ja, ja Herr, ich vertraue dir. Ich glaube deiner Liebe. Ich glaube, dass deine Liebe stärker ist, dass deine Liebe die stärkste Kraft ist. Ich glaube dir, dass du gut bist. Ich glaube dir, dass du mich liebst. Und ich will dir allein vertrauen. Magst du das mal sagen? Herr, ich will dir allein vertrauen. Ich will glauben, dass du mich liebst. Und dass du nur das Beste für mich im Sinn hast. Oh. Amen. Weißt du, solche Entscheidungen sind es wichtig, dass wir treffen. Das sind Meilensteine in unserem Leben mit unserem Gott. Meilensteine. Weil wenn wir diese Entscheidungen treffen, dann beginnt was Neues in unserem Leben. Dann erlauben wir Gott, tiefer zu gehen, tiefer zu wirken. Und wir legen Ängste ab. Und lassen die Liebe wirken. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, lass die Liebe heute wirken. Gott ist da, seine Liebe ist da. Und seine Liebe sprengt alles, was nicht von ihm ist. In ihm ist Freiheit, unendliche Freiheit. Jesus hat dich zur Freiheit befreit und du hast aus seiner Fülle empfangen. Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Amen. Ja, Halleluja, genau. Jan, wie komme ich in dieses Leben, wo ich wirklich ja, meinen Fokus auf Jesus setzen kann? Und weil das Leben hat ja vieles zu bieten, habe ich festgestellt. Und also bei mir so das. Und mich hat das erinnert, am Samstag war ich in den Bergen und ich bin so einen Berg hochgestiegen. Und umso höher du kommst, umso unwirtlicher wird es ja. Das heißt, dann hören irgendwann mal die Bäume auf, dann hören irgendwann mal die Büsche auf, dann hört irgendwann mal das Gras auf, dann hast du halt nur noch Fels. Und dann gehst du halt den Fels hoch und oben ist das Gipfelkreuz. Und du willst ja da oben raufkommen. Eine Treppe, da fehlt doch ein Kreuz. Und es war wirklich das schönste Gipfelkreuz, was ich je gesehen habe. Und es war wirklich Metall und in der Mitte war so ein blauer Glaswürfel oder so ein Glaskugel. Und dann waren es so Herrlichkeitsstrahlen. Also ich habe noch nie so ein Gipfelkreuz gesehen, das war der Hammer. Und ich habe mich auf dieses Kreuz fokussiert, weil dein Ziel beim Wandern ist ja nach oben zu kommen. Und ich so, okay. Und du guckst ja sonst nicht hin und her und so, sondern du willst ja echt hoch, weil es ist anstrengend, du willst hoch so. Und dann waren wir oben und es war schön. Und dann, ja, machen wir Fotos und dann setzt man sich hin zum Essen. Dann saß ich da und dann haben wir gegessen und plötzlich denke ich mal, oh, da geht es ja ganz schön weit runter. Und dann stehst du halt auf und dann bekommst du Angst. Irgendwie denkst du so, oh, also wenn ich jetzt Ungleichgewicht bekomme, dann fliege ich 1000 Höhenmeter runter. Dann denkst du so, okay, das ist nicht so optimal. Und beim Abstieg, dann schaust du da runter und guckst da runter und denkst, da geht es auch ganz schön tief runter. Und es hat mich einfach erinnert, beim Hochstieg habe ich mich einfach aufs Kreuz fokussiert. Ich habe nicht nach unten geguckt oder die Gefahren angeguckt oder da ist diese Rollsplitzzeugs, da kann ich runterfallen, sondern ich habe wirklich meinen Blick aufs Kreuz gerichtet und gesagt, da will ich hin, das ist mein Weg. Und auch wenn es anstrengend war, ich habe mich auf gar nichts anderes fokussiert, nur da hochzukommen. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel für dieses Leben, wirklich drüber, für dieses Leben, wo mir das Leben keine Angst mehr machen kann. Wir halten unseren Blick wirklich auf Jesus fokussiert, auf das Kreuz, auf die Herrlichkeit, auf den Vater. Und in dem wird er uns alles geben. Er wird uns alles geben, wir sind einfach drüber. Weil dann war da auch so ein kleiner Vogel, so ein schwarzer Vogel mit orangem Schnäuzelchen, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht mit Vögeln aus, vielleicht weiß das was. Was? Amsel, was ist eine Amsel? Ich weiß nicht, okay. Und diese Amsel, oder der Vogel, ich nenne mal Vogel, der saß dann da, auch mit auf dem Fels, und dann ist er quasi, dann kam dieser, also ich kenne mich auch nicht mit der Dynamik aus, aber dann kam halt irgendwie immer Wind und dann ist der Vogel immer geflogen. Also er ist gar nicht hochgeflogen, sondern immer so über diese Bergkuppe hin und her. Und es war so, wir konnten den gar nicht greifen. Also er war ganz nah, aber irgendwie so weit, dass wir ihn gar nicht greifen konnten. Und dann habe ich festgestellt, wenn der dann auf dem Felsen saß, dann hätte ich ihn ärgern können oder streicheln oder irgendwas. Aber wenn er abgehoben ist, der musste gar nicht weit fliegen, um schon aus der Reichweite von uns zu kommen. Und es war super easy. Der flog da und ist geschwebt und mit dem Wind und er hat gar keinen Stress gehabt. Aber er hat sich entscheiden müssen, seine bequeme Position auf dem Felsen aufzugeben und abzuheben und sich dem Geist und dem Wind hinzugeben. Und das müssen wir manchmal auch, einfach zu sagen, okay, ich spring ab. Ich nehme quasi, ja, ich lasse meine bequeme Position, meine sichere Position, weil der Fels ist ja sicher, da passiert ja erstmal nichts, und spring ab und lass mich wirklich vom Wind, vom Heiligen Geist treiben, und er lässt dich nicht fallen. Er stellt sich nicht plötzlich ab, sondern er ist da und er ist wirklich der Wind unter deinen Flügeln. Und in ihm kannst du wirklich ganz entspannt einfach nur dahin gleiten und das Leben genießen. Und unter dir sind alle Feinde, die kommen gar nicht an dich ran. Wenn du auf dem Felsen sitzen bleibst, dann ist die Gefahr da, dass die Leute zu dir kommen, dich streicheln wollen oder so. Aber wenn du abhebst, also ich wollte dich schon gern streicheln, ja. Aber wenn du abhebst, dann kommt gar keiner mehr an dich hin. Und es ist super easy. Ja, und einfach der Herr möchte uns wirklich Leichtigkeit geben. Und wir müssen uns auch gar nicht von der Welt oder von dem Leben immer so ins Boxhorn jagen lassen, habe ich festgestellt. Weil der Feind, der kommt immer ums Eck oder ja, der Leben umständig und will uns immer ärgern und immer in Gedanken binden. Und schau mal, das passiert und schau mal, das passiert. Zum Beispiel vor kurzem, mein Auto war bei der Reparatur bei der Inspektion. Und ich dachte mir, okay, das ist die kleine Inspektion und die ist günstig. Ja, da kam der Anruf. Also die Inspektion. Dann sind die Federn kaputt, dann ist die Batterie kaputt und dann ist der Keilriemen, glaube ich, kaputt. Oder genau, den Keilriemen, da weiß ich nicht, ob das getauscht worden ist. Und irgendwie ab 100.000 Kilometer muss man das tauschen. Also man kann mir alles erzählen von Autos, ich habe gar keinen Plan. Aber dachte ich mir, okay, und wie viel kostet das? Ja, irgendwie 1.800 Euro. Also es ist jetzt nicht ganz so günstig, wie ich erwartet habe. Und ich hatte irgendwie so, ich hatte keinen Frieden über diese ganze Reparaturgeschichte. Dann habe ich gesagt, okay, was müssen wir jetzt machen? Er so, ja, Inspektion. Ich so, gut, da gehe ich mit. Und er hat gemeint, die Federn sollten wir auch machen. Und ich so, sicher? Und er so, ja, schon. Und ich so, okay, machen wir die Federn. Und ich hatte bei den beiden Porschen einfach Frieden. Da dachte ich mir, okay, muss man machen. Habe ich gesagt, machen wir. Aber die anderen beiden Sachen machen wir jetzt nicht. Ja, aber bei den Keilriemen, wenn wir die nicht machen, dann geht das Auto kaputt und dann ist alles kaputt. Und ich so, nee, machen wir jetzt nicht. So. Und dann war ich zu Hause und dachte mir, ja, okay, ist schon ein bisschen blöd, ich will ja nicht mein Auto kaputt machen, so. Und ich habe das Gebrauch gekauft und es hatte zwei Vorbesitzer, aber es war nicht Scheckheft gepflegt, also es sind keine Dokumente. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht schaue ich in die alten Rechnungen, vielleicht wurde dieses Ding ja mal getauscht irgendwie. Dann habe ich in die Rechnungen geguckt, aber da war auch nichts. Dachte mir, ich will das jetzt nicht bezahlen. Okay, dann habe ich es mal weggetan. Ich habe meinen Papa angerufen, ich so, Papa, ich brauche eine Autobatterie. Und dann hat er mir eine Batterie gekauft für 60 Euro statt 300 Euro. Also da ist schon mal eine sehr gute Lösung. Aber dieses Keilriemen-Ding, das war halt super teuer, ich glaube 600 Euro. Und dachte ich mir, nee. Und dann dachte ich mir, okay, lass uns mal zur Seite legen. Und dann habe ich morgens eine Bibel gelesen und plötzlich kam, er ruft bei der Werkstatt an von dem Vorvorbesitzer. Und dachte mir, okay, weil ich habe die alten Rechnungen gehabt. Und dann habe ich da angerufen, das war in München, habe gesagt, hallo, ich habe dieses Auto gekauft, können Sie mir nachgucken? Und tatsächlich wurde dieses Keilriemen-Ding getauscht vor ein paar Jahren. Ja, das heißt wirklich, also wir dürfen uns nicht von dieser Stecken des Treibers, dieses, ja, guck, und da musst du Geld zahlen, das ist so teuer und entscheide dich jetzt und mach das jetzt, sonst geht dein Auto kaputt und bla, bla, bla, bla. Das ist nicht der Heilige Geist. Sondern wirklich, wenn wir abspringen, wenn wir wirklich auf Jesus fokussiert sind, dann kommen einfach auch diese göttlichen Lösungsvorschläge, diese Lösungen. Weil das wäre mir gar nicht eingefallen, bei der Werkstatt anzurufen, aber da hatte ich einfach die Lösung. Das heißt, einfach nicht aufregen lassen, einfach im Frieden bleiben, Gott vertrauen, Fokus auf Jesus und er bringt auch wirklich die Lösungen zu den unmöglichsten Problemen eigentlich. Genau. Amen. Ich werde euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Dazu gehen wir ganz, ganz oben hin, wo der Vater ist, wo der Sohn ist, wo der Heilige Geist ist. Und ihr kennt die Geschichte auch, die ich euch da jetzt einfach kurz nochmal, durch die ich mit euch da durchgehe. Irgendwann mal hat es geheißen, lasst uns Menschen machen. Und das hallt dann durch den ganzen Himmel durch. Alle die geschaffenen Wesen, die Engel, wussten, da kommt was Neues. Was wird das wohl sein? Sie waren neugierig. Und als plötzlich der Mensch, der geschaffen werden sollte, eine solche Aufmerksamkeit bekam, das war sozusagen was ganz, ganz Neues, da gab es auch einen, der wurde damals schon eifersüchtig. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich bin der Größte, der Anbetungsleiter, der ganz nah bei Gott ist und ich habe das Potenzial, sowieso noch höher zu steigen. Und jetzt kommt da einfach sowas, ein neues Programm. Der Mensch kommt da. Und ich denke, damals, das, ich weiß nicht, wie das war, aber ich denke mir einfach, dass auch die gesamte Engelschar sich dafür interessiert hat, was denn da jetzt geschah. Und ich stelle mir das so vor, Gott machte, oder der Heilige Geist, Jesus, wie auch immer, der Mensch wurde aus dem Lehm, aus dem Boden geformt. Und das war schon interessant, weil alle anderen Wesen, die wurden einfach so geschaffen. Gott sprach halt und dann waren die Engel da. Und jetzt der Mensch, der wurde wirklich geschaffen, handmade. Und Gott schaut ihn an, stellt euch die Szene vor. Am Schluss haucht er ihm das Leben ein. Er öffnet die Augen und was sieht er? Er schaut in die Augen Gottes. Er schaut in die Augen von Jesus. Haben wir vorher schon gemacht. Und dieses, was denn Gott auch eingeprägt hat durch sein Einhauchen, das war auch diese besondere DNA-Prägung oder die Prägung, die einfach da reinging, die Prägung von Gott selber. Die Augen von Jesus, die prägten sich ein. Und das, denke ich, das ist der Grund, warum die gesamte Menschheit diese Prägung hat und eigentlich wirklich Gott sehen will, Gott begegnen will. Und da wisst ihr ja, was da geschah, dass da einer war, mindestens einer, dem hat es gar nicht gefallen. Der war besetzt von diesem weisen Geist, weil er aus dem Himmel ausgeschlossen worden war. Und dann hat er diese ganzen Dinge praktisch generiert. Ablehnung, alles, was zu dem weisen Geist gehört. Wir haben ja da so viel schon drüber gehört, brauche ich auch nicht weiter wiederholen. Könnt ihr euch vorstellen, das war schon alles im Keim dort beheimatet sozusagen. Und er schaute dann dazu, wow, da ist der Mensch, der ganz eng mit Gott verbunden ist und was ganz Besonderes. Und als dann Eva noch geschaffen wurde, da wurde es ja noch viel schlimmer für ihn. Weil das wurde mir auch erst vor einiger Zeit mal klar, dass ja die Engel, die wurden geschaffen. Und der Mensch mit, also Adam mit Eva zusammen, was hieß es da? Füllt die Erde, also seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, sie hatten selber Nachwuchs. Das wäre alles wunderbar gegangen, wenn die Geschichte mit der Schlange nicht gewesen wäre. Also der gefallene Engel, der hatte dieses, versuchte jetzt natürlich das alles zu torpedieren und es gelang ihm dann an der Stelle. Durch diesen Sündenfall kam genau dieser ganze Geist, der weisen Geist, auf diese Menschen. Und dann wisst ihr, was dann auch geschah. Das hatte die Auswirkungen, dass die Verbindung zu Gott nicht mehr da war. dass sie sich geschämt haben. Wir sprechen immer von der Scham, die dabei eine Rolle spielt, die Ablehnung, die eine Rolle spielt. Rebellion kommt dann auch mit rein und sie konnten eben nicht mehr in dem Paradies sein. Das war dann so, ihr wisst, kennt die ganze Geschichte und es setzte sich fort, es setzte sich weiter fort. Ihr kennt es mit dem Streit, der dann geschah zwischen den Geschwistern. Kain, Abel, da wurde sogar Totschlag, es war dabei. Einfach der ganze Hass und das Ganze setzte sich fort. Und Jesus hat das alles ans Kreuz genommen. Ablehnung, er wurde angespuckt, er wurde verhöhnt. Die gesamte Ablehnung lag auf ihm. Die ganze Aggression, der Hass lag auf ihm, sodass wir davon frei sind. Und stellt euch mal vor, dass hier ein Stuhl wäre. Wir könnten da einen Stuhl hinstellen, ist aber egal, ihr könnt euch das alles vorstellen. Und das ist unsere Position, in der wir frei sind von diesem weisen Geist, in der wir ganz nah bei Gott sitzen. Astrid hat es wunderbar erklärt, was die Folge davon ist, wenn wir diesen Platz einnehmen, der uns eigentlich zugewiesen wird von Gott. Nämlich Sohn und Tochter Gottes zu sein. Und der Vorzug, dass wir Erben sind. Wir sind Erben dieses Leben, dieses neuen Lebens. Wir sitzen da und sind dann frei. Nur viele, die sitzen noch auf einem anderen Stuhl. Die sitzen auf der Seite irgendwo. Die fühlen sich schuldig, die fühlen sich abgelehnt. Das ist so der Loser-Platz ist da noch. Und jetzt ist der einfach dieser Weg, diese Bewegung, die wir machen müssen, die Entscheidung, die wir machen müssen, aufzustehen von diesem Loser-Platz, von diesem, also einmal muss uns einer sagen, dass das überhaupt möglich ist, dass es hier sowas gibt. Dann muss man ihn überzeugen, dass, das kann nur der Heilige Geist tun, dass das möglich ist, auf diesen anderen Stuhl zu sitzen. Und da ist immer die Frage, also ich frage mich da immer und vielleicht auch andere fragen sich, auf welchem Stuhl sitze ich jetzt? Oder rutsche ich da wieder zurück und sitze trotzdem immer noch mal da und dann kommt sowas rein, wo nicht zu mir gehört. Also ich muss aufstehen und ich muss diese Schritte tun, ich muss mich entscheiden, das anzunehmen, was Jesus am Kreuz getan hat für mich. Also eigentlich eine einfache Geschichte, aber das Problem ist, dass es nicht so einfach abläuft. Das ist ein Prozess. Es muss mir erst hier bewusst werden, auf diesem Loserplatz, dass das nicht sein muss. Und dass ich eigentlich, wenn Jesus in mir lebt, kein Loser mehr bin, sondern diese Schritte tun kann. Und das ist ein Bewusstseinsprozess. Und irgendwann, da geht es vom Kopf ins Herz, weil es ist eine Herzensangelegenheit. Weil diesen Platz, den hat Gott für uns mit seiner Liebe geschaffen. Amen. Genau. Das Interessante ist ja, Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich, ja, uns ähnlich. Also im Psalm steht irgendwo, ich weiß nicht genau wo, er hat uns etwas geringer gemacht als Gott, ja, ja. Und interessant fand ich, das habe ich die letzten Tage, kam mir das immer wieder, der Teufel hat dann gesagt, dann bist du wie Gott, wenn du davon isst, ja, du von diesem Baum der Erkenntnis, wie auch immer, dann bist du wie Gott. Aber eigentlich war er ja schon nach seinem Bild geschaffen oder ist nach seinem Bild geschaffen, ja. Ja, eigentlich ist er schon in der Position. Ich habe mir gedacht, War das vorher schon da, als, bevor der Teufel gefragt hat? Oder hat er diesen Teufelsgeist auf ihn gelegt, diese Minderwertigkeit, ich nenne es mal Minderwertigkeit? Weil Gott hat uns ja einen Wert gegeben. Er hat gesagt, ja, uns ähnlich, nach seinem Bilde sind wir geschaffen. Ja, wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes, ja. Und ja, wo kam das dann her, diese Landebahn für den Teufel? Zu glauben, ja, es wäre nicht genug, wir sind nicht gut genug, ja, ja. Wir sind in Christus gerecht. Viele haben Schwierigkeiten, das zu glauben. Die kennen diese Bibelstelle, aber das ist auch schwierig zu glauben, auch für mich. Aber Gott hat es gesagt, es ist so, weißt du, wenn es Gott gesagt hat, dann stimmt es. Er ist kein Mensch, dass er lügen könnte. Ja, Gott ist Gott und was Gott sagt, stimmt, ja, was er in seinem Wort schreibt, ja. Und dann habe ich gedacht über Lukas 15, der verlorene Sohn. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste es heißen, die verlorenen Söhne, die waren beide verloren. Der eine hat nicht geglaubt, dass er bei seinem Vater glücklich wird und hat gesagt, ich probiere es draußen in der Welt. Und der andere hat sich nicht mal die ganzen Jahre nicht einmal getraut zu fragen, kriege ich ein kleines Anteil für ein Festchen, ja. Also was ist das für einen Geist, der die beiden Söhne ergriffen hat, dieser Geist, der scheinbar in der Welt herrscht, ja, wir sind nicht gut genug. Und immer wieder geht es darum, wir sind nicht gut genug. Und Gott kann es gar nicht mit uns gut meinen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind in den Zustand der Gerechtigkeit versetzt worden durch das Opfer von Jesus am Kreuz, ja. Sind wir einfach gerecht gemacht worden. Ja, durch sein Blut, ja, sind wir gewaschen worden, sind wir rein, ja, und wir können jetzt gehen und wir können vorwärts gehen und wir können uns auch immer wieder reinigen lassen, wenn was reinkommt. Wir sind eigentlich in einer guten Position, ja, wir sind in einer guten Position, das Land einzunehmen, ja, aber oftmals versucht der Teufel, das zurückzuhalten, weil er sagt, du bist noch nicht weit genug, du musst noch etwas meditieren, wir haben noch nicht 2 Stunden lang Gebetszeit gemacht, also vorher geht es gar nicht, ja, ganz am Anfang habe ich gedacht, diese 40 Tage Fasten, das muss unbedingt, muss ich das irgendwie, oh, das war wie so ein Fluch auf mein Leben, ja, 40 Tage, also ja, weil aus dem eigenen Fleisch, denkst du, ja? Ja, du musst das machen. Aber mit Jesus ist das alles leicht. Wenn er sagt, faste, plötzlich geht das, ja, plötzlich geht das. Wenn es er sagt, weißt du, wenn du sagst, ja, Jesus sagt das, also mache ich das, ja, da ist ein Geist der Überwindung in unserem Leben, ein Geist, das Land einzunehmen, ja. Josua war die ganze Zeit in diesem Zelt der Begegnung, ja, und hat sich füllen lassen, hat eine Ausgießung nach der anderen gehabt und dann hat er das Land eingenommen, ja. Dann ist er losgegangen, ja, und überall, wo er seinen Fuß draufgesetzt hat, hat er eingenommen, ja. Gott sagt zu ihm, sei nur recht kühn und mutig, ja. Und er sagt, Sohn, sei recht kühn und mutig und nimm das Land ein, nimm deinen Platz ein, verändere die Situation in deinem Leben, verändere die Atmosphäre in deinem Arbeitsplatz, verändere die Zahlen auf deinem Konto, ja. Also, ja, diese Geschenke, die ich gesehen habe am Anfang, nimm sie ein, weißt du, Gott, dieses Buch der Bücher, sagt man, dieses Buch ist ein Liebesbrief von Anfang bis Ende, ja, wenn du das so liest aus einer Haltung eines geliebten Menschen, ich weiß mich geliebt, ja, dann ist das ein reines Liebesbuch, ja. Das ist wie eine Perle, die du entdeckst, wo Jesus dieses Gleichnis hat mit der Perle im Acker, wofür du alles verscheuerst dafür, ja, wo du Gott einfach entdeckst, wo du weißt, die Liebe zu ihm, die Liebe mit ihm, das Leben mit ihm ist das Beste, was du haben kannst. Ja, ich habe neulich eine Predigt gehört vom bekannten Prediger, der hat gesagt, er ist begeisterter Monopoly-Spieler. Und hat immer mit seiner Oma Monopoly gespielt und die Oma hat immer gewonnen und er hat gesagt, Oma, woran liegt das, dass du immer gewinnst, ja? Ich sagte den Trick dabei, du musst jedes Feld, auf das du kommst, musst du einnehmen. Du musst jedes Feld, auf was du kommst, musst du einnehmen. Und das hat er dann auch so gemacht, das hat er umgesetzt und dann hat er gewonnen. Ja, und dann hat er wieder mal mit seiner Oma gespielt und die hat natürlich haushoch verloren. Und da hat er gesagt, na, findest du nicht gut, wie ich jetzt spiele? Und dann hat die Oma gesagt, jetzt kriegst du den weiteren Lerneffekt. Nach dem Spiel kommt alles in die Schachtel. Und er hat dann gesagt, das, was du letztendlich mitnimmst, ja, ist nur die Person, die du geworden bist. Ja, ja, die Person, die auf Gott vertraut. Also du nimmst nichts von hier mit. Die Astrid hat schon am Anfang gesagt, das sind Sicherheiten, die, heute sagt man ja viel von Fake News, aber das sind Fake-Sicherheiten, ja, Fake-Sicherheiten. Ja, wo du denkst, es ist eine Sicherheit, die Rente oder ein Haus oder ein Auto oder viele Frauen. Ich weiß nicht, was die Leute denken. Oder ein dickes Bankkonto, ja. Dickes Bankkonto. Letztendlich, wenn du das Leben, was du mit Gott führst und das Leben, was du mit Jesus führst, das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Ja, ja, und das ist das Einzige, was dir Sicherheit gibt. Ja, das Einzige, was dein Leben gut macht. Ja, und das Einzige, was dein Leben leicht macht, weil er ist nämlich ein guter Gott. Ja, wenn du mit ihm gehst, wird es plötzlich leicht, leicht, leicht. Amen. Und was so wunderbar ist bei dem Leben, das wir jetzt als Söhne Gottes haben, Halleluja, ist, dass wir es nicht alleine leben. Bist du froh? Wir sind nicht geschaffen dafür, alleine auch Land einzunehmen, sondern juhu, wir sind eine große Armee. Halleluja. Wir sind viele. Oh, wir sind der Leib Christi. Das ist so wunderbar. Halleluja. Ich bin so froh, wie furchtbar wäre das, wenn jeder alleine irgendwie rumkämpfen und rummachen würde und wir wären nicht eins und wir könnten uns nicht treffen, hätten keine Gemeinschaft. Und ich hatte heute immer diesen Psalm 133, der ist so schön, ja. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart und an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon. Wir hatten ja auch schon vom Berg, ja, heute. Der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben, das niemals enden wird. Halleluja. Das ist der Segen, wenn wir zusammenkommen. Das ist der Segen der Gemeinschaft. Das ist der Segen, der sich offenbart, wenn nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern wenn wir zusammen, Halleluja, das Reich Gottes bauen und den Himmel auf die Erde bringen. Halleluja. Weißt du, ich finde den Plan so genial, den Gott hatte. Halleluja. Er hätte auch überall einzelne Leute hinsetzen können. Und ja, aber es wäre sehr traurig gewesen, oder? Muss man deinen Nachbarn anschauen. Halleluja. Ohne dich wäre es traurig geworden. Amen. Wie wunderbar, dass wir einander haben. Wie wunderbar, dass wir einander haben. Dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir einander ermutigen. Dass wenn der eine gerade mal ein bisschen schwächelt, dann ermutigt der andere wieder, sagt, you go for it, du packst es, du schaffst es, geh einfach, streif das Alte ab, tu die alten Trauergewänder weg, einfach, weil, weißt du, was so wunderbar ist, wir haben alle den Herrn in uns und wir haben damit eine Perspektive der Ewigkeit und der Liebe. Und wenn wir einander anschauen, sehen wir einander an mit Augen der Liebe, mit Augen des Glaubens, mit Augen, die glauben, dass in dem anderen das Beste hervorkommen wird. Halleluja, das Beste, was es gibt. Halleluja, weißt du, mit den Augen schauen wir uns an und so gehen wir Hand in Hand, Arm in Arm und wir lassen nicht zu, dass irgendein Blatt zwischen uns kommt, nicht mal ein Blatt kommt zwischen uns, Halleluja, weil natürlich will der Feind das, aber lass es nie zu. Es heißt in Sprüche 4, 23, heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wir sind bestimmt, dass reines Wasser in unseren Herzen fließt, dass seine Liebe in uns fließt. Wir haben es gehört, wir sind in sein Ebenbild geschaffen und Gott ist Liebe. Gott ist reine Liebe. Und weißt du was, wir sind als seine Ebenbilder. Wir haben ein Herz mit reiner Liebe. Das sind unsere Herzen und das bewahren wir, dieses Herz bewahren wir, weißt du, bewahrst du mehr als alles andere. Und dann haben wir die herrlichste Gemeinschaft. Wir haben so eine schöne Gemeinschaft, in der so viel Liebe fließt, so viel Kraft, weißt du, Liebe ist ja nicht irgend so eine glitschige Sache, sondern Liebe ist stark. Liebe ist stark und Liebe macht stark. Liebe, weißt du, in der Ehe, Worte, die Liebe, die den anderen lieben und hochheben, macht den anderen stark. Wenn du morgens von deinem Ehepartner hörst, wow, du hast den besten, stärksten Tag am, ich glaube an dich, du bist ein Held, Halleluja, dann würde ich das stark machen. Wenn du was anderes hörst, dann lass es wieder raus aus dem lass einfach durchgehen. Ein Ohr rein, ein Ohr wieder raus. Wir sind wirklich bestimmt die beste, in unseren Familien die beste Gemeinschaft zu haben. In unserer Gemeinde die beste Gemeinschaft zu haben. Weißt du, wir haben hier einen Kaffee und es heißt Kaffee der guten Worte. Und das ist bewusst gewählt. Das haben wir bewusst gewählt, dass wir gute Worte sprechen zueinander, übereinander. Halleluja. Über den Leib Christi. Gute Worte. Weißt du, der Feind hat nur schlechte Worte. Die Welt hat viele, viele schlechte Worte und böse Worte. Aber wir sind anders. Wir sind wirklich anders. Wir sind anders gemacht. Wir sind aus dem Holz Gottes geschnitzt. Juhu. Du bist aus seinem Holz geschnitzt und sein Holz ist Liebe. Und aus dem sind wir geschnitzt, aus dem Liebe, aus dem mit diesem Holz kommen wir zusammen und dienen einander, bauen einander auf. Lieben einander. Halleluja. Und breiten so das Reich Gottes aus. Das heißt, Jesus hat gesagt, an der Liebe, die wir untereinander haben, wird die Welt erkennen, werden alle erkennen, die hier reinkommen, dass Jesus der Herr ist. An der Liebe, an der Ermutigung, die wir einander geben, an den Blicken, mit denen wir einander anschauen. Der Blicke der Ermutigung, nicht das, was wird mit dem schon, nein, sondern der Ermutigung. Wow, das ist erst nur... Ein Mini-Prozentsatz, den ich da sehe, von dem Potenzial, das Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Und es stimmt für jeden. Halleluja. Lass uns mit diesen Augen der Liebe unsere Gemeinschaft feiern. Wenn wir zusammenkommen, uns mit diesen Augen des Glaubens, Augen der Liebe, Augen der Ermutigung anschauen. Halleluja. Und nichts kann uns widerstehen. Und dahin hat Gott den Segen verheißen. Segen. Wenn du sagst, Herr, wie werde ich mehr gesegnet? Halleluja. Dann sag ich, ja, danke. Ich wohne mit meinen Brüdern und Schwestern in Eintracht zusammen. Einträchtig. Ein Geist, eine Seele, ein Herz. So wohnen wir zusammen. So kommen wir zusammen. Und dann geht es gar nicht anders, als dass wir alle so überfließen von Segen, dass es nur aus uns rausquillt. Halleluja. Und die Welt neidisch wird. Also die soll mal wirklich neidisch werden. Und herkommen. Und dann wird ihnen genau dasselbe passieren wie uns. Nämlich Überfluss von Segen, von Freude, von Herrlichkeit. Und dann heißt es noch ewiges, von ewigem Leben. Leben setzt sich frei in dieser Gemeinschaft. Leben, Leben, Leben. Wir sprechen Worte des Lebens. Wir sprechen nicht Worte des Todes. Wir sprechen Worte des Lebens. Und mit jedem Einzelnen wird es immer besser. Und wir kommen in all das hinein zusammen, was Gott immer schon vorhatte. Aber nicht alleine als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam. Gemeinsam, sag mal gemeinsam. Gemeinsam statt einsam. Amen. Amen. Amen. Schaka. Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Ich habe heute, ich glaube, es war heute Morgen oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen in der Endzeitrede von Jesus gelesen. Es gibt ja verschiedene Endzeitreden von Jesus. Eine ist in Matthäus 24 und da wird so beschrieben, was alles so in der Endzeit auf uns zukommt. Und du musst ja nicht weit schauen, um zu sehen, dass wir offensichtlich in der Endzeit leben. Ja, weil all das, was da so beschrieben wird, es nimmt immer mehr zu. Kriege, Kriegsgerüchte, Seuchen, Hungersnöte und so weiter. Naturkatastrophen, alle diese Dinge, die da so beschrieben sind. Und dann wird natürlich das Kommen des Antichristen erwähnt, Jesus auch und so weiter. Und dann fand ich ganz interessant zum Schluss, am Ende der Endzeitrede erzählt Jesus dann oder sagt Jesus dann dieses Gleichnis von diesem Knecht, der von seinem Herrn gesetzt wurde, einen Auftrag bekommen hat vom Herrn, den er tun soll. Und dann geht der Herr weg und irgendwann kommt er plötzlich wieder. Ja? Plötzlich kommt er wieder, der Herr. Und dann heißt es da... Und eben dieser Herr hat ihm einen Auftrag gegeben. Und dann heißt es da, als er dann wiederkommt, der Herr, heißt es dann, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, also seine Bediensteten, um ihn, ja, es hat heute ein bisschen negativen Touch, aber früher war das ganz normal. Wir waren jetzt in Wien, da gibt es das Gesindehaus, ja, zum Beispiel, das waren einfach die Bediensteten im Palast. Ja. Okay, also, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Mit anderen Worten, nachdem Jesus von diesen ganzen Wirren der Endzeit gesprochen hat und viele Christen sind oft in Gefahr, sich auch ein bisschen darin zu verlieren und das alles so zu studieren und zu gucken, oh, was gibt's noch alles und was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Und die einen, was weiß ich, dann jetzt haben wir mal in Amerika, okay, die einen sagen, Trump ist der Messias, die anderen sagen, Trump ist der apokalyptische Reiter, was auch immer. Keine Ahnung. Endzeitliche Wirren und sie suchen nach Interpretationen und sie suchen nach Halt einfach in diesen endzeitlichen Wirren. Was gibt uns jetzt Halt? Was ist Sache? Ja? Und manchmal neigen wir auch dazu, uns von diesen äußeren Umständen einfangen zu lassen und zu sehen, oh wow, was jetzt wieder abgeht und boah, wird es jetzt nicht langsam doch bedenklich und katastrophal und dies und jenes. Ja? So. Und dabei sagt Jesus eigentlich, eine ganz klare Sache, er sagt, es gibt nur eins, was wichtig ist in der Endzeit. Es gibt nur eine einzige Sache, die wichtig ist, auf die wir uns konzentrieren sollten. Die Tatsache ist ja, dass Jesus wiederkommt. Amen. So, und wir wissen nicht wann. Und je mehr Endzeit um uns herum, umso wahrscheinlicher ist es, dass er bald wiederkommt. Okay? Und dann sagt er, es ist eigentlich nur eine Sache wichtig, nämlich, dass wenn er wiederkommt, dass er uns dann dabei findet, das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Amen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns nicht fragen und sagen, oh, hast du die richtige Lehre über die Endzeit gehabt? Hast du alles richtig interpretiert? Standest du auf der richtigen Seite? Hast du, was weiß ich, diese Verführung erkannt und jene Verführung erkannt? Nein, das wird nicht sein, was er uns fragen wird, sondern was er schauen wird ist, hey, warst du mit dem beschäftigt, wozu ich dich beauftragt habe? Amen. Das heißt, was sollte unser Fokus sein? Mit dem beschäftigt zu sein, wozu er uns beauftragt hat. Jetzt ist die Frage, wozu hat er uns beauftragt? Zwei einfache Sachen, sage ich dir. Ich könnte noch ein paar andere sagen, aber einfach nur zwei Hinweise, da ist eigentlich schon das meiste drin. Das eine, Jesus hat gesagt, Matthäus 16, 18 hat er gesagt zu Petrus, als er dieses Bekenntnis gemacht hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Jesus gesagt, okay, Petrus, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesen Fels, also auf dieses Bekenntnis, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten, er hat Petrus und seinen Mitaposteln den Auftrag gegeben, ihn durch sie seine Gemeinde bauen zu lassen. so ist es. Nicht wir bauen die Gemeinde, sondern Jesus baut die Gemeinde. Aber er braucht uns, um uns zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er dich fragen, hey, mein Knecht oder meine Knechtin, auch immer, oder meine Magd oder keine Ahnung, oder mein Sohn oder meine Tochter oder mein Mitbruder oder meine Mitschwester oder wie auch immer, bist du damit beschäftigt, meine Gemeinde zu bauen? Bist du damit beschäftigt, dich zur Verfügung zu stellen, dass ich meine Gemeinde bauen kann? Kannst dich selber fragen. Bist du damit beschäftigt? In irgendeiner Form. Hast du da einen Anteil? Bist du da ein Teil davon? Am Sonntag hatten wir es von Qualitätsentscheidungen. Dazu braucht es Qualitätsentscheidungen. Immer wieder neu. Weißt du, es gibt so viele Ablenkungen, alles Mögliche, womit man sich beschäftigen kann. Sabrina hat es vorher gesagt, die Welt hat einiges zu bieten. Ja. Man kann vieles machen, aber wenn Jesus wiederkommt, eben, dann wird er nicht schauen, okay, hast du auch nichts ausgelassen hier in der Welt? Bist du auf jeden Berg hochgestiegen, der irgendwo steht? Warst du in jedem Urlaubsland der Welt, in das man gehen kann? Nein, das wird er dich nicht fragen, sondern er wird dich fragen, bist du damit beschäftigt, zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, unter anderem ist das ein entscheidender Punkt, bist du damit beschäftigt, etwas dazu beizutragen, dass meine Gemeinde gebaut wird? Bist du damit beschäftigt? Okay, Amen, du kannst dich fragen. Halleluja. Wenn nicht, dann triff eine Qualitätsentscheidung, ich will damit beschäftigt sein, kontinuierlich. Und der zweite Teil des Auftrags von Jesus, und damit hast du im Prinzip schon den ganzen Auftrag von Jesus erfasst, der erste Teil ist der Bau der Gemeinde und der zweite Teil ist, was Jesus am Ende dann zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er gegangen ist, Matthäus 28, 18 bis 20, wo er dann sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Amen. Mit anderen Worten, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns fragen und wird sagen, hey, warst du oder bist du damit beschäftigt, in dem Moment, wo er wiederkommt, weißt du? Du kannst ihm eine gute Frage stellen. Was würde ich tun die nächsten 7 Tage, wenn Jesus in einer Woche wiederkommen würde? Was würdest du anders machen? Wenn du was anders machen würdest die nächsten 7 Tage, dann machst du jetzt noch nicht das, was du tun solltest. Ist so. Weil Jesus wird plötzlich kommen. Er wird es nicht vor 7 Tage vorher ankündigen. Amen. Das wird er nicht machen. Das war nur ein Gedankenspiel. Er wird es dir nicht vorher ankündigen, sondern er wird plötzlich wiederkommen und dann wird er schauen, hey, bist du damit beschäftigt, dich zur Verfügung zu stellen, dass ich meine Gemeinde auf der Erde bauen kann? Oder bist du irgendwo in der Landschaft herumgeirrt, alleine und warst alleine, einsam? Wie haben wir es vorher gehabt? Nicht gemeinsam, sondern einsam. Ja, so. Warst verletzt in der Ecke, oh, die haben mich alle verletzt, die Gemeinde, ist aber alles nicht so toll und deswegen hab nur du und ich, Herr. Ja? Und Jesus wird sagen, warst du damit beschäftigt, etwas dazu beizutragen, dass tatsächlich diese Körperschaft, die mir so sehr am Herzen liegt, dieser Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit hier auf der Erde gebaut werden kann? Warst du daran beteiligt? Bist du daran beteiligt? Amen. Und zweitens, bist du daran beteiligt, dass Menschen zu Jüngern werden. Mit anderen Worten, dass Menschen das Evangelium hören. Hast du Gelegenheiten genutzt? Bist du dabei, Gelegenheiten zu nutzen? Oder hast du dich erfolgreich versteckt? Wenn du jetzt sagst, ja, natürlich ist das so. Als Christ, verstehst du, keiner hat es mitgekriegt. Deine Nachbarn wissen gar nicht, dass du Christ bist. Deine Familienangehörigen wissen gar nicht, dass du Christ bist. Zu Hause in deiner Familie hast du die Bibel im Unter der Bettdecke gelesen, hat keiner mitgekriegt. Verstehst du? Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber warst du damit beschäftigt, tatsächlich mein Evangelium weiterzubringen, sodass Menschen das Evangelium hören können und zu Jüngern werden? Amen. Wenn du jetzt sagst, ja, wenn Jesus in 7 Tagen wiederkommen würde, dann würde ich ganz schnell allen Menschen um mich herum von Jesus zu erzählen. Dann sage ich dir, ja, warum machst du es jetzt noch nicht? Vielleicht kommt er in 7 Tagen wieder, du weißt es ja nicht, vielleicht kommt er schon in 3 wieder. Weißt du, und damit sollst du nicht unter Stress kommen, sondern worum geht's? Wir hatten es am Sonntag davon. Es geht um Qualitätsentscheidungen. Also gerade wenn die endzeitlichen Wirren hochkochen, ja, dann ist es umso wichtiger, dass wir ganz einfache Basic-Qualitätsentscheidungen treffen und sagen, hey, wenn Jesus morgen wiederkommt, was durchaus sein kann, dann soll er mich dabei finden, dass ich die Dinge tue, die ihm auf dem Herzen liegen. Seine Gemeinde bauen, Menschen von Jesus erzählen, Gelegenheiten nutzen, Menschen zu Jüngern machen, Menschen weiterhelfen, auch im Glauben. Bleibt ja nicht dabei stehen, dass du Leuten das Evangelium verkündest, sondern auch wenn sie dann angedockt haben oder wenn sie neu im Glauben sind, dass du ihnen weiterhilfst, dass sie wachsen können. Also warst du damit beschäftigt, die Ernte einzubringen? Amen. Und das sind Entscheidungen, die du immer wieder neu triffst, wo du immer wieder neu ausrichtest. Ich weiß noch, einmal war ich in einer Phase in meinem Leben, wo ich ein bisschen verwirrt war in Bezug auf meinen eigenen Dienst. Ja, was ist jetzt genau, was soll ich jetzt wirklich genau, wofür soll ich stehen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, was ist das Besondere, wofür ich von dir gesetzt bin und wofür du mich gebrauchen willst. Und weißt du, und ich dachte dann zuerst am Anfang, oh Gott, sag mir irgendeine gewaltige Vision, irgendwas megamäßig exorbitantes, spezielles. Aber weißt du, Gott hat mich einfach in die Bibel geführt und hat mich zu einigen Basic-Schriftstellen geführt. Ja, zum Beispiel Matthäus 10, Vers 7. Ja. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Und dann hat er mich zu Lukas 4, 18 geführt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzutrennen, auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Und ich habe gesagt, Herr, das weiß ich doch alles schon, das kenne ich doch schon. Dann hat er gesagt, genau, aber darauf richte dich aus. Und wenn du dich darauf ausrichtest, dann kannst du nichts falsch machen, weißt du? Dann kannst du nicht fehlgehen, dann kannst du nicht verwirrt werden, dann kannst du nicht vom Weg abkommen. Dann wirst du in der Endzeit nicht dich in irgendwelchen Wirren verlieren, sondern dein Herr wird wiederkommen auf dem Höhepunkt der Wirren der Endzeit und er wird sagen, wow, treuer Knecht, wow, treue Magd. Okay, oder Sohn, Tochter, wie auch immer du willst, ja? Wie auch immer du genannt werden willst, würde dich nennen, ja? Wird sagen, wow, ich sehe, du tust das, wozu ich dich beauftragt habe und du tust es immer noch. Du tust es immer noch. Weil das war der Punkt, weißt du, in dem Gleichnis von Jesus da in den Endzeitreden, da war es so, diese Knechte, die haben gewartet auf ihren Herrn, dass er wiederkommt und dann haben sie gedacht, oh, der zieht sich hin, das dauert, bis der wiederkommt. Und dann haben sie gedacht, naja, der hat uns einen Auftrag gegeben, aber es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend und so, komm, lass uns einfach ein bisschen was anderes machen, lass uns einfach uns ein bisschen vergnügen und ein bisschen dies und jenes machen. Ja? Und so sind sie Schritt für Schritt abgekommen von dem, was eigentlich ihr Herr sie beauftragt hatte. Und dann kam der Herr plötzlich wieder und hat gesagt, hey, was macht ihr eigentlich? Das habe ich nie beauftragt. Verstehst du? Und deswegen ist immer wieder so wichtig, immer wieder neu diese Ausrichtung, Qualitätsentscheidung. Okay, findet mein Herr mich bei dem, was er mich beauftragt hat? Und die Antwort auf die Frage, würde ich irgendetwas anders machen, wenn Jesus in 7 Tagen wiederkommt, sollte eigentlich sein, nein, ich würde einfach genau das weitermachen, so weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich würde mich weiter ausstrecken, Gespräche zu nutzen, um Jesus reinzubringen. Ich würde mich weiter danach ausstrecken, am Arbeitsplatz die Liebe Gottes zu verbreiten. Ich würde weiterhin meinen Dienst in der Gemeinde machen. Ich würde weiterhin oder einen neuen Anfang oder wie auch immer auf jeden Fall meinen Platz einnehmen und das tun, wozu Jesus mich beauftragt hat. Amen. Halleluja. Und dann kannst du sicher sein, wenn dein Herr kommt, er sagt, hey, genau, das ist der Richtige. Amen. Den erkenne ich. Der macht das, was ich ihn beauftragt habe. Der ist nicht müde da drin geworden. Der hat nicht locker gelassen. Weißt du, manchmal musst du diese Entscheidung wieder neu treffen. Manchmal will dich was ablenken. Manchmal ist es zäh. Verstehst du, es ist ja nicht so, dass sich immer jeder bekehrt, dem er was von Jesus erzählt. Ja? Manchmal ist es schwierig. Manchmal ist auch Gemeindebau ist auch manchmal anstrengend. Wusstest du, dass das Gott dienen nicht immer nur, einfach nur Honig schlecken und Schokolade essen ist? Verstehst du? Nein, es ist manchmal einfach auch Disziplin und sagen, okay, Gott, du hast mich dazu berufen und du hast mich da gesetzt und das ist dein Auftrag und deswegen mache ich es einfach. Aber am Ende ist darin die Glückseligkeit. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Lass uns beten zum Schluss. Danke, Vater, für dein wunderbares Wort, Herr, das wir heute Abend von so vielen gehört haben. Herr, danke für dein Wirken in unserer Mitte, Herr. Danke, Herr, dass du uns inmitten dieser verwirrenden Zeit, in der die Welt lebt, Herr, dass du uns als Christen eine klare Ausrichtung gibst, Herr. dass du uns als Christen eine klare Verankerung gibst, Herr. Dass du uns als Christen einen klaren Auftrag gegeben hast, Herr. Und nichts ist dir so wichtig, wie dass wir einfach dabei gefunden werden, das zu tun, wozu du uns beauftragt hast, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns immer wieder neu, ganz glasklare Qualitätsentscheidungen gibst, Herr. Herr, sodass wir am Ende als treue Knechte, Söhne und Töchter gefunden werden, wenn du wiederkommst, Herr. Herr, justiere uns immer wieder neu ein auf das, worauf es wirklich ankommt, auf das, was das Zentrum ist, Herr. Herr, gib uns immer wieder neu diese Entscheidung, dran zu bleiben, Herr. Halleluja. Immer wieder neu diese Entscheidung, uns auszurichten an diesen Basics, Herr, die du uns gesagt hast. Herr, du hast deinen Jüngern, bevor du gegangen bist, alles gesagt, was sie wissen mussten, um durchzuhalten bis zum Ende und in der richtigen Weise gefunden zu werden, wenn du wiederkommst. Du hast ihnen alles gesagt. Es gibt nichts, was nicht in der Bibel stehen würde, was wir wissen müssten. Es gibt keine Sonderoffenbarung, keine Sondererkenntnis, sondern in deinem Wort steht alles, was wir wissen müssen. In deinem Wort steht alles, was wir über unsere Berufung wissen müssen. In deinem Wort steht alles, was wir über unsere Prioritäten wissen müssen. In deinem Wort steht alles drin, Herr. Herr, wir müssen uns nur immer wieder neu entscheiden, das zu ergreifen und das zu tun. Und dafür segne ich dich jetzt in dem Namen Jesus, immer wieder neu diese Qualitätsentscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.